Das Persönliche. Schreib. Schreib. Schreib von der Unsterblichkeit der Seele, vom Liebesleben der Nordseemakrele. Schreib von der neuen Hauszinssteuer, vom letzten großen Schadenfeuer. Gib dir Mühe, arbeite alles gut aus. Schreib von dem alten Fuggerhaus, von der Differenz zwischen Mann und Weib. Schreib. Schreib. Schreib sachlich und schreib dir die Finger krumm. Kein Aas kümmert sich darum. Aber schreibst du einmal 20 Zeilen mit Klatsch, da brauchst du gar nicht feilen. Nenn nur zwei Namen und es kommen in Haufen Leser und Leserinnen gelaufen. Wie ist das mit Fräulein Meier gewesen? Das haben dann alle Leute gelesen. Hat der Streuselkuchen mit Emma geschlafen? Das lesen Portiers und das lesen Grafen. Woher bezieht Stadtrat Mulps seine Gelder? Das schreib und dein Ruhm halt durch Felder und Wälder. Die Sache interessiert in Paris und den Menschen keinen Menschen. Dieweil, lieber Freund, zu jeder Frist die Hauptsache das Persönliche ist.